1. ICH Hort ein Lort Stim AUSDEM Temple, die den sieben Engel befahl, get hin in gies die sieben Schalen des Zorns Gottes auf die Erde AUS 2. Daraufhin ging der erste Engel und goss sein Scale auf die Erde, und es entstanden Bos und schmerzhafte Geschwür bei den Menschen, die das Sechen des Tiers trugen und sein Bild anbetieten. 3. Der zweite Engel goss sein Scale auf das Meer, und es wurde zu Blut, anlich dem eins Toten, so dass Jeds Lebusen im Meer starb. 4. Der dritte Engel goss sein Scale auf die Fluss und Wasserquellen, und auch sie verwandelten sich in Blut. 5. ICH hort den Engel der Wassersagen, gerecht bist du bist und der du warst, der Heilige, weil du Diocese erteil gefoltest. 6. Den sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, daher ist du ihnen Blut zu trinken gegeben, was sie verdient haben. 7. Und ICH hort den Alter sprechen, J. Herr, Gott, der Allmächtige, den gerecht sind wahrhaftig und gerecht gleit. Der Wirt Engel goss sein Scale auf die Sun, und wurde die Markt gegeben, die Menschen mit für zu versingen. 9. Die Menschen wurden von großer Hitze versenkten und lasteten den Namen Gottes, der die Markt über dies Plagen hat, doch sie taten kein Busse, im die Ehre zu geben. 10. Der fünfte Engel goss sein Scale auf den Thron des Tiers, und dessen Reich wird verfinstert, woraufhin die Menschen sich vor Schmerz auf die Zungen bissen. 11. Sie lasteten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und Geschwüren taten kein Busse für ihr Taten. 12. Der sechste Engel goss sein Scale auf den großen Fluss Euphrat und dessen Wasser trocknet aus, damit der Weg für die Könige vom Sonnenaufgang bereitet wird. 13. ICH sir AUSDEM Mundes Drachen, AUSDEM Mundes Tears and AUSDEM Mundes Falschen Propheten Drie Unrein Geister Herverkommen, Die Froschen Gleischen. 14. Den es sind Dämonengeister, die Wunderzeichen Volbringen und zu den Königen der ganzen Erde sehen, msie für den Krieg großen Tag des Allmächtigen Gott zu versammeln. 15. See, ICH Kommi y ein Dieb. Selig ist, wer wock blät und sein Kleide berietholt, damit nicht nackt umhergert und sein Schande sich barwird. 16. Und versammelte sie in dem Ort, der auf Hebräisch Harmigten heißt. 17. Der siebent Engel goss sein Scale auf die Luft, und ausdem Tempel vom Thron her kam ein Lautstimm, die sprach, des ist geschehen. 18. Daraufhin gab es Blitz, Stimmen und Donner, und es entstand ein gewaltiges Erdbeben, so groß wie Kinis Zuvor, sieht es Menschen auf der Erde gibt. 19. Die Großstadt Zerfiel in Drie Tail, und die Stadt der Nationen Sturzten ein. Gott erinnert sich an das Groß Babylon, immer den Kelch des Glühenden Zornwein zu Rechen. 20. All Inseln verschwanden, und Berge waren nicht mehr zu sehen. 21. Großer Hagel, der etwa ein Zentner Wog, fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lasteten Gott wegen der Hagelplage, denn dies Plage war außerordentlich groß.